Abschnitt 25 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Viktor Obertin. Das Trajansforum. Solche deutschen Literaten haben Bücher und Komödien über den Kaiser Napoleon geschrieben. Darin haben sie gezeigt, wie dieser Mann doch eigentlich ein rechter Trottel und Weiberknecht gewesen sei. Dass er seine Schlachten streng genommen verloren, dass er alles nur der Josephine wegen getan habe und dass er den Schinken mit den Fingern zu essen pflegte, das beweisen diese deutschen Literaten. Denn sie sind Literaten von der verwegenen Art und nehmen kein Blatt vor den Mund. Nun muss ich sagen, dass ich einmal in Rom am Trajansforum war und dort eine große gestürzte Granitsäule an der Straße liegen sah. Es war eine mächtige Säule, die einst das luftige Dach eines Heidentempels getragen haben muss und die nun umgeworfen an der Straße lag. Ganz umgeworfen, mit dem Haupt im Staube. Sie lag sehr bequem da und ein Hündchen kam des Weges einher, beschnupperte sie, hob das Bein und bepinkelte sie frohen Mutes, gerade da, wo einst ihre Spitze gewesen war. In Rom am Trajansforum. Und wenn ich nun so ein modernes Literatenbuch über Napoleon lese, so weiß ich nicht, wie das zusammenhängt. Aber immer muss ich dann an jene gestürzte Tempelsäule denken und an jenes pinkelnde Hündchen. Ende von Abschnitt 25, gelesen von Jessi Dessau-Roßlau im Juli 2024.